herzlich willkommen zum Uncast Episode 586 Hoffen auf Google. Ja, davon war die Newswelt im Android-Bereich wohl, ja, nicht nur bei mir eingestimmt und ja, man weiß nicht so richtig, ja, was einem blüht, aber dazu komme ich dann eben noch später. Klar, ihr könnt euch schon denken, was für ein Thema das geht. Natürlich das Pixel 6, aber wie gesagt, das gleich. Nur jetzt erstmal vorneweg, OpenBoard, ja, ist meine Standard-Tastatur, ja, die ich nutze. Und die ist ganz gut, aber schon von Anfang an, besonders in letzter Zeit, ist die Worterkennung, nach einigen Updates, ist die Worterkennung wirklich katastrophal geworden, muss man schon sagen. Ich meine, vielleicht ist man auch schon ein bisschen verwöhnt. Man erwartet einfach, dass die richtigen Worte dort vorgeschlagen werden. Nur, es ist definitiv so, dass schon das geringste Zittern beim Auswählen von den vorgeschlagenen Worten, das geringste Zittern mit dem Finger bereits schon andere Worte auswählt, die dort nicht stehen. Also das heißt, normalerweise, wenn man dort längere Zeit draufdrückt, ja, dann geht ein Fenster auf, wo man noch weitere Vorschläge, die so ähnlich sind, auswählen kann. Könnte man die Funktion doch nur abschalten. Ja? Denn ständig, wie gesagt, wenn man nur ein bisschen zuckt beim Auswählen, dann, ohne dass man das auf dem Bildschirm sieht, wählt der quasi aus dieser Liste ein Wort aus. Ja? Und das ist ja dann nicht das, was man schreiben wollte. Furchtbar. Ja, damit ist dieses Keyboard natürlich bei mir, also das macht mich rasend teilweise, rasend. Vor allem, wenn man dann diese Worte, die vorgegeben sind, auswählt und ja, dann denkt man, das wurde einfach übernommen, das setzt man einfach voraus und ja, oft passiert mir das, dann schicke ich den Text ab und dann steht dort was ganz anderes, ja. Furchtbar. Schlimm. Also, deswegen habe ich natürlich geguckt, ob es noch irgendwelche andere Open-Source-Alternativen gibt, die eben auch keine Google-Registrierung brauchen und eben auch, wo auch der Quellcode eben überprüfbar ist. Und ja, das gibt es natürlich, die alten bekannten Anysoft-Keyboard beispielsweise, Hackers-Keyboard, die alle sind für mich so nicht einsetzbar, weil die eben das Standard-Wörterbuch nicht erkennen und ich brauche meine Makros, ich brauche meine Kurzeingaben, ohne das geht gar nichts. Ja, das besteht also ein großer Teil der Kommunikation über Makros und es muss einfach so funktionieren. Also Makros hört sich so schlimm an, aber man kann einfach im Wörterbuch quasi Sachen eingeben, zum Beispiel schreibt man HI und dann kann ein riesiger Satz, ja, statt HI eben, ne, vorgeschlagen werden, ja, sobald man dann HI eingibt, ja, und dann sieht man den Vorschlag, wenn man den auswählt, ein kompletter Satz oder was hier übertragen, das brauche ich einfach, ja, das ist einfach eine große Hilfe. So, und das ist eben der Knackpunkt, das haben eben die meisten Tastaturen nicht in dieser Form. Ja, die Google-Tastatur hat es natürlich, das Gboard, aber genau die will ich ja nicht mehr nehmen. Also man sieht, es gibt natürlich hier einige Probleme. Ich habe auch einige wieder ausprobiert, in der Hoffnung, dass vielleicht neue Funktionen oder diese Funktion neu hinzugefügt wurde, aber leider war es nicht so. Ich bleibe am Ball, ich werde weiterhin gucken nach neuen Tastaturen. Es gibt auch ganz neue im Open-Source-Bereich, allerdings sind dort relativ wenige vorhanden. Vielleicht werde ich auch mal gucken, ob es da nicht eine komplett neue Alternative gibt dafür, aber wie gesagt, da brauche ich lange Zeit dafür, um hier was zu entdecken. Das habe ich auch schon befürchtet. Ja. Also das Worterkennungsproblem bei OpenBoard ist massiv, zumindest wenn man Deutsch eingestellt hat. Wenn man das auf Englisch schaltet und Englische Texte schreibt, geht es sogar. Bis auf dieses Problem eben, wenn man das vorausgewählte Wort eben dann übernehmen will, draufdrückt, ist genau dasselbe Problem wie auch bei der deutschen Tastatur. Und das ist natürlich der Hauptgrund für das Chaos, das dann eben beim Schreiben entsteht. Wo dann noch was, und zwar Amazon hat eine wahre Flut an neuen Produkten vorgestellt, die mich fast alle umgehauen haben. Ja, der Hammer, muss ich sagen. Ich bin mega begeistert davon und ich weiß, es wird wieder ein Riesenloch nächstes Jahr in die in den Geldbeutel reißen. Vielleicht auch noch dieses Jahr, je nachdem, wann die neuen Produkte rauskommen. Ja, also etliche neue Sachen drauf. Verrückte, irre Sachen, ja. Ich kann nur sagen, die Zukunft hat begonnen. Wer mehr darüber wissen will, in der Rios Wochensicht habe ich alles nochmal, oder habe ich darüber ausführlich gesprochen, sehr, sehr lange sogar am Anfang der Sendung. Und da könnt ihr da mal reinhören. Das will ich nicht hier jetzt nochmal breitreden, aber es ist wirklich genial. Ich sage nur Roboter, Drohnen und mehr. Wahnsinn. Also guckt euch oder hört euch das mal an. Ich verlinke das auch nochmal hier direkt, diese Folge von der Rios Wohnsicht, dass ihr da direkt hinkommt. So, jetzt mal los mit den Sachen. Wie gesagt, es ging diese Woche viel um das Google Pixel 6 natürlich. Ja. Ursprünglich wollte ich das gar nicht groß hier reinbringen, schon wieder. Ja, weil ich erwarte eigentlich, dass es demnächst angekündigt wird, offiziell. Also ich meine, angekündigt ist es ja schon, aber ich meine so mit Datum. Das ist noch nicht gemacht worden. Das Problem ist, die Sachen sind aber so umfangreich und wichtig gewesen, die diese Woche herauskamen, gezeigt wurden und natürlich eine also große Spekulation über einer der wichtigsten Punkte überhaupt, nämlich den Preis. Deswegen kam ich jetzt nicht mehr darum herum, trotzdem heute nochmal in der Sendung etwas darüber zu sagen. Und das ist durchaus auch eine interessante Sache. Also zunächst mal sind noch weitere Farbvarianten aufgetaucht, ja, von dem Google Pixel 6. Man sieht jetzt noch ein bisschen mehr davon. Ja. Dennoch ist die Farbe, die ich gerne hätte, bei dem Pro-Modell nicht drin. Leider. War ja klar. Ne? Aber okay, gut. Was soll's. Das ist auch nicht das große, wichtige. Google hat noch ein weiteres Video veröffentlicht. Und in dem Video, da werden einige wichtige Features nochmal angesprochen, oder zumindest sagen wir mal die Schwerpunkte, die das anspricht. Klar, designmäßig ist ja das Material You jetzt im Vordergrund, ja, und interessant auch, dass die zumindest hier in Japan natürlich hier auch dann mit Anime Zeichner, also Mangakas, ja, hier Werbung machen. Das fand ich sehr, sehr schön, also man spricht hier die Kreativen an damit. Das kann interessant werden, ja. Gleichzeitig sieht man aber hier auch verschiedene ja, Symbole, Dinge, ja, wie beispielsweise die Musik-Control-Bar, ja, die Player-Buttons, ja, das Clock-Widget, das sehr interessant ist, ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Aber muss sagen, einigen wird es nicht sehr gefallen. Aber naja, da müssen sich halt einer von den tausenden Widgets runterladen, die es gibt im Internet. Das ist keine große Sache. Heute ist wieder sehr viel los hier. Ne? Und ja, also das Design her ist hier ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt worden, natürlich, ganz klar. Die Dockbar ist auch sehr interessant, natürlich. Und auch die Farben werden hier in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Das Material You ist auch ein neues Farbdesign. Und da hatte ich ja die Befürchtung, oder habe ich die Befürchtung, weil das kann man abschalten. Ja, und damit hat man denselben Kram wie eben ohne das Material You. Und damit ist das Flair weg. Somit wird man wieder eine Designspaltung haben, sozusagen, ja. Und zwischen denen, die sagen, ach, das ist doch total langweilig, klar, weil sie das als erstes ausgeschaltet haben, weil sie ja neue Sachen so, nein, das ist ja neu, nein, das ist ja anders. Ne? Dann eben abgeschaltet haben, ja, dann haben sie halt auch das alte normale und dann wird es so langweilig irgendwann, ist klar. Und ja, manchmal muss, sollte, oder eigentlich sollte man Designs nicht, naja, ich sag mal, so ändern können, dass es den Sinn von einem, von einer neuen Design Language auch wegnimmt. Ja, also wenn man sagt, okay, hier, ne, da hast du einen Baukasten, Custom Design, mach was du willst, alles okay. Ja, habe ich kein Problem mit, ist sogar cool. Aber wenn man sagt, hier ist das neue Design, Material U, Wahnsinn, ja, 100 Experten haben sich 2 Jahre lang darüber Gedanken gemacht, wie geil man die Farben gestalten kann und das Design gestalten kann. Hier ist das Material U, aber ihr könnt es abschalten. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist ungefähr so wie, hier ist der neue Ferrari, ja, der hat 800 PS und 350 Spitze und was weiß ich, in einem super genialen Ferrari-Rot, das es nur bei Ferrari gibt, ja. So, und dann, aber ihr könnt das Ding auch in Weiß mit Fahrrad, mit Hilfsmotor und 10 PS bestellen, so. Da, Kacke, ja, Mist, Müll, weg, geht nicht. Also entweder ist das Material U oder nicht. Und dann lieber hingehen und sagen, okay, hier ist Material U, euch gefällt's nicht, dann okay, dann müsst ihr halt einen Custom Launcher installieren und fertig. Ende. Ja. Aber so, ich weiß nicht. Gut, mal gucken jetzt, was dann bei den meisten Leuten von diesem super tollen, genialen Design, das jetzt so in den Mittelpunkt gestellt wird, am Schluss noch übrig bleibt. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Google Tensor CPU wird auch in den Fokus gerückt. Das ist sogar tatsächlich zu sehen in der Werbung. Ja, und nochmal ganz kurz, die Spekulation heißt ja 6,4 Zoll für das Pixel 6 und 6,7 Zoll für das Pixel 6 Pro. Ja, da ist auch jetzt nicht viel bestätigt oder dementiert worden oder ähnliches. Ja. Neues meine ich. Aber es ist noch was aufgetaucht, das lässt, naja, sagen wir mal, vieles in einem jetzt zurechtgerückten Licht erscheinen, sagen wir mal so. Und zwar erste Preisspekulationen, die möglicherweise auch ein Fundament haben. Ich hoffe ja immer noch, dass Google da noch eine Überraschung hat. Angeblich sollen die sich als Konkurrenz eben zu den iPhones etablieren, was schon mal sehr schlecht ist, weil das nämlich nicht funktionieren wird. Ja, ganz klar. Also nicht mit einem Gerät, das so in Anführungszeichen relativ schwach aufgebaut ist. Ja, also die können ja noch nicht mal, die Google Pixel können ja noch nicht mal mit den Top Android Smartphones anstinken, die bereits schon seit einem Jahr auf dem Markt sind. Ja. Aber darauf will ich gar nicht so rumreiten, weil, wie gesagt, die CPU-Geschichte ist eigentlich auch zweitrangig. Ja. Wichtig ist im RAM, und das hat Google ja nie kapiert, scheint es aber hier jetzt kapiert zu haben, denn offenbar soll es gut ausgestattete Geräte geben. Es wird gemunkelt 12 GB, ja, aber auch das, da gibt es noch keine fundierten Gerüchte, sage ich mal. Fundierte Gerüchte, ist cool, ne? Aber die Preise, die wurden jetzt von 2 unabhängigen Leakern bestätigt, ja, was immer das auch heißt. Das heißt vielleicht auch nur, dass man ziemlich sicher ist, wenn man die alten Preise sieht, dass die neuen Preise so und so sein werden. Ja. Danach soll das Google Pixel 6, also das 6, nicht das 6 Pro, soll 649 Euro kosten. Und das Google Pixel Pro, 6 Pro, soll 899 Euro kosten. Also wenn mich die Preise jetzt nicht dermaßen negativ umhauen, ja, sind sie aber auch alles andere als positiv. Ich meine, 649 Euro für das Google Pixel 6. Dafür kriegt man natürlich ein Flaggschiffgerät von einigen Firmen angeboten, die eine unglaublich gute Ausstattung haben und auch sehr viel schneller sind als das Pixel 6. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil der Tensor-Prozessor einfach noch nicht so weit ist, dass er mit den Top-High-End-Geräten anstinken kann. Und deswegen halte ich auch immer noch dieses Gerücht für etwas, ungesichert. Auch wenn Rick Osterloh bestätigt hat, dass die zwei Pixelgeräte ein, Achtung, Premium-Preistag tragen. Tja. Also das heißt nichts Gutes. Ja. Ich meine, klar, also mit 629 Euro für das Google Pixel 6 ist, wie gesagt, ist jetzt nicht so wie bei den vorherigen Pixel-Modellen, dass ich total verrückt, idiotisch, bescheuert. Ja. Aber ich mache auch keine Freudensprünge deswegen. Das heißt, das Gerät wird auf den Markt kommen, der Preis ist meh. Gerät ist meh. Und ja, muss man sich nicht aufregen drüber. Ist bestimmt cool. Ist bestimmt gut auch. Ja. Aber es ist halt nicht sehr gut. Und der Preis ist auch nicht sehr, sehr schlecht. Aber es ist weder gut, noch ist der Preis gut. Also weder ist das Gerät gut, noch ist der Preis gut. Also von daher, ja, mal gucken. Wenn es denn tatsächlich der Preis ist. Ich meine, was Rick Osterloh jetzt gesagt hat, das Premium-Preistag, das ist äußerst niederschmetternd, muss ich sagen, weil das würde zumindest bedeuten, dass Google noch nicht kapiert hat, was die Stunde geschlagen hat. Und wenn man das Pixel 6 als Premium-Smartphone einordnet, dann ist man wirklich von allen guten Geistern verlassen. Dann ist man wirklich nicht mehr in der Realität zugange. Ja? Dann weiß man offenbar nicht, was die Konkurrenz bietet, sondern sieht einfach nur noch ein ganz eng eingefasstes Areal, das besteht aus iPhone, Samsung und Google. Und dann denkt man, hier könnte man sowas machen. Aber eins kann ich sagen, Samsung haut für den Preis das Google Pixel aber auch mal weg. Das nur mal so am Rande. Also auch die A-Version kann da gegen das Google Pixel durchaus anstinken, wenn sich die Daten bestätigen, was da gezeigt wird. Natürlich, klar, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass das Teil wirklich extrem performant ist. Ja? Ich meine, die ersten Benchmarks, die veröffentlicht wurden, die können auch weil das ein Testgerät ist, können die auch verfälscht sein, nicht gefälscht, sondern verfälscht, ganz einfach, weil eben das noch nicht fertig war, das ist keine fertige Version. Das muss also nochmal nachgetestet werden, ganz klar, und es könnte durchaus sein, ja, dass das noch ein auch von der Leistung her ein Premium-Gerät wird. Ja. Aber dann würde Google im Prinzip trotzdem nichts gewinnen, weil es eben in dem Premium-Segment Geräte gibt, die wesentlich günstiger sind, aber wesentlich mehr Leistung bringen. Und da bin ich also realistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Google hier ein Gerät jetzt bringt, wo zum Beispiel die Leistungsstärke eines 898 hat, zumal der ja auch noch nicht auf dem Markt ist. Ja, aber das geht einfach nicht. Ich meine, Google kann nicht den Prozessor aus dem Ärmel zaubern und die Prozessoren, die Google jetzt hat, die werden eher schwächer sein als der 888, ja, als der Snapdragon 888, da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher, ja. Gut, wie gesagt, der Prozessor soll ja von Samsung kommen. Wenn das schon der allerneueste Samsung Exynos wäre, dann wäre das natürlich ein Hammer. Ja. Aber die Chance, dass es so ist, ist minimalst. Ja, minimalst. Die Chance, dass der Preis so hoch ist, ist nach der Aussage sogar sehr wahrscheinlich. Tja, so sieht man das also mal wieder falsch bei Google. Ja, Premium-Gerät. Weiß nicht, wie die sich das aus dem Ärmel schütteln wollen. Ja, wie wollen die das hier vereinbaren als Konkurrenz oder platzieren als Konkurrenz für das iPhone? Und dann sagen, oh, guck mal hier, ne, wir haben das Gerät, wir haben das Pixel 6 und das ist so viel günstiger als das iPhone. Ja, aber natürlich, ne, teuer trotzdem, aber das iPhone ist natürlich mega teuer, aber, ne, ja, aber das ist doch vollkommen aus der Landschaft gegriffen, ja. Also nur als Beispiel, ja. Das war auch eine Meldung, die hat mich diese Woche sehr geschockt, ja. Oder was heißt geschockt? Ja, geschockt, hat bestätigt, was ich eigentlich schon immer befürchtet habe, ja, und so weiter. Das iPhone 14, ja, das wird ja irgendwann nächstes Jahr rauskommen, spätestens, ja, vielleicht schon Ende diesen Jahres, mal sehen. Nee, nächstes Jahr wahrscheinlich. Also, dieses Jahr kommt das iPhone 13, ja. Und da gibt es 1 Terabyte Speicher. Also ein Modell mit 1 Terabyte. Terabyte Speicher. Okay. Und das iPhone 14. Da haben sich jetzt die Gerüchte verdichtet, dass das mit einer 2 Terabyte, in einer 2 Terabyte Version ausgeliefert werden wird. So. Und ich muss ganz klar sagen, also Apple hat es kapiert. Warum kapiert es Google nicht? Warum kapiert es Google nicht? Also ich meine, tut mir leid, 1 Terabyte Gerät, iPhone 13, 1 Terabyte Gerät, was will denn das Google Pixel 6? Na, Entschuldigung, ich bin kein iPhone-Fan. Ich würde mir das auch nicht holen, ja, aus verschiedensten Gründen. Zumindest weil kein Android drauf ist, beispielsweise. Ja. oder weil man denkt, naja, Google spioniert und Apple, ja, also. Ist ja eine Katastrophe, ihr habt das ja alle gehört, ne, mit diesem Ausspionieren von Bildern auf dem Gerät, das Apple sogar noch als Feature verkaufen will. Unglaublich. Aber trotzdem, ja, Fakt ist, von der technischen Ausstattung her, also technisch gesehen, ist das iPhone immer noch sehr weit, sehr, sehr, sehr weit vorne gegenüber jedem Gerät, was Google anbietet. Es gibt zwar Android-Hersteller, die wirklich auch da technisch hochgerüstete Phones anbieten, oftmals aber eben nicht auf dem europäischen Markt. Ja? Das ist schon ein großer Fehler halt auch von den Herstellern. Ja? Es tut mir leid, es gibt hier auch noch vernünftige Menschen, es gibt noch Technik-Fans, die auch Power wollen. Ja? Es gibt hier nicht nur diese Techno-Analphabeten, ja, oder diese Technophobiker oder sowas, ja, die zu viel Power als unnütz empfinden oder als störend empfinden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich will für mein Smartphone Speed und Power. Ganz einfach. Ja. Ende. Und dann, aus Gründen, die ich schon tausendmal genannt habe, dann kann ich es auch länger benutzen. Ergo umweltfreundlicher und auch günstiger für mich. So, wenn ich mir alle 2 Jahre ein neues Handy kaufen muss, weil das schon an Krücke geht, oder jedes Jahr sogar ein neues Handy kaufen muss, weil es nach einem Jahr am Stock geht bei aktuellen Apps, dann ist niemand damit geholfen. Vor allem nicht der Umwelt. So, und hier beim iPhone, die haben es kapiert. Die haben es kapiert. Da kann man 5 Jahre kann man auch mal ein iPhone haben, ohne dass man Angst haben muss, dass die neuesten Apps nicht mehr funktionieren oder das Gerät dann, ne, zack, gar nichts mehr funktioniert damit. Und ich komme später auch noch zu eventuellem Android-Gerät, wo das auch vielleicht ganz gut hinhauen könnte, zumindest mal technisch gesehen. Also hier, ne, 1 Terabyte bei dem Modell, das dieses Jahr iPhone 13. So, und nächstes Jahr 2 Terabyte. Das ist Evolution. Das nenne ich richtige Technik, State of the Art. Und nicht dieses Klein-Klein, was da gemacht wird. Ich meine, Google fängt an, ne? Also ich meine, jetzt fangen sie an aufzuwachen, vielleicht 12 GB RAM, Hauptspeicher, mal sehen, das wird ja schon gemunkelt, 256 GB, aber ihr seht, wo das Problem ist. Apple ist schon viel weiter mit der technischen Ausstattung, viel, viel weiter mit der technischen Ausstattung. Ja? Die haben einen Power-Prozessor drin, da schlackern einem die Ohren. Die haben Speicher drin, genug Speicher, unglaublich, genug Speicher. Auch für Spezialanwendungen beispielsweise. Ja? Leute, die eben sagen, nein, ich möchte meine Videos auf dem Gerät behalten. So, 4K-Video. Ja? Ich fahre in Urlaub, mache ein 4K-Video. Ja? 20 Stunden Aufnahme. So, wo soll ich denn das abspeichern beim normalen 128 GB Gerät? Ja? 256 GB reicht dann nicht mehr. Ja? Also, da muss ich da rumwürgen mit externen Speichermedien im Hotelzimmer oder so. Und Cloud-Upload? Ja, klar, ne? Im Ausland. Ne? Wie denn? Ja? Im Hotel-WLAN, das langsamer ist als bei mir daheim 3G? Nee, geht gar nicht. Ja? Also, nix da. Ne? Und wenn man es über die Datenleitung macht, über LTE oder sogar 5G, ja, was ja durchaus möglich ist im Ausland, ne, 5G, kein Problem, ne, nur, ja, bei den Datentarifen, okay, boah, mal so 2 Stunden, 3 Stunden oder 5 Stunden 4K-Video hochladen, das ist nicht schlecht, ne. Ich weiß nicht, wie viel 100 € das dann kosten würde, ne? Weil man immer wieder neue Pakete zukaufen müsste und wieder neuen. Ne? Also verrückt, einfach verrückt. Ja. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn man genug Speicher hat, wo man es eben im Gerät ablegen kann und dann komfortabel vielleicht sogar noch die Möglichkeit, noch was anderes damit zu machen. Ja. Und alles wird größer. Also, wenn ich mir da angucke, ja, Amazon 4K-Video ablegen auf dem Handyspeicher, einen Film, ja, zum Mitnehmen sozusagen. Ja, 2 Stunden Film, ja, 30, 40 Gigabyte braucht der. Ja, also kein Thema. Und mehr auch, ja. Bei der Musik genauso, Amazon Music HD habe ich jetzt, bin ich auch froh drum, super, in FLAC-Format, ja, die Alben, die man vorher hatte auf dem Smartphone, ja, sagen wir mal, man hat vorher, also wirklich viel Download, damit man sein Traffic nicht aufbraucht unterwegs so viel, ja, wenn man viel Musik hört, ja, da hat man mal eine Musiksammlung 100 Gigabyte drauf, ne, ist schon ziemlich viel, und ja, und jetzt hat man ja, Amazon HD und will das natürlich in bestmöglicher Qualität runterladen. Das sind FLAC-Files mit 96 Kilohertz teilweise. Ja, das ist ungefähr dann das 10-fache an Speicher, was man braucht. Und dann hat man die Terabyte voll. Ne? So ist es. Tja, ganz einfach. Also, ich weiß ja nicht, wie die Leute ihr Smartphone nutzen, aber. Ich glaube, viele werden auch überrascht sein, ja, wie die Leute mit ihren Smartphones umgehen. Ich kenne zum Beispiel Leute, die haben noch nie ein Foto gelöscht, obwohl auch alles in der Cloud nochmal gesichert wird. Ja, ich meine, das ist ja kein Problem mit den Fotos, aber das alles ist da drauf auf den Sachen. Ne? Selbst ich, wo ich ja auch gucke, dass ich hier mit meinem Server und so weiter, ne, dass ich immer alles überspiele. Ich habe da, also mal gucken, Moment, da schaue ich gleich noch mal Speicher. So, also alleine an Bildern, nur an Bildern, habe ich 4,5 GB Daten drauf, nur an Bildern. Ja. Übrigens, die Apps nähern sich schon an die 100 GB. Ja. Nur mal so. Videos habe ich halt in den letzten 2 Jahren so gut wie gar nicht gemacht. Von daher ist da auch nicht viel drauf. Aber wie gesagt, für Leute, die Video aufnehmen, und das sind sehr viele mittlerweile, das muss man sagen, das ist ja auch wie so ein Trend. Ja. Und Apple weiß das. Apple weiß das. Und deswegen bieten die solche großen Varianten an. Ja, weil die wissen, dass es Power-User gibt, ja. Nicht, weil die jetzt, weil die Technik-Fanatiker sind, ja, da kauft man vielleicht eher kein iPhone, aber die Leute haben ein Ziel, die wollen was machen mit dem Phone. Videos, stressfrei, Bilder, stressfrei, ja, bestmöglichste Auflösung, immer. Ja. Und da will man nicht irgendwann die Meldung sehen, ja, dass man keinen Speicher mehr hat oder so. Ja. Das geht gar nicht. Und deswegen sind so mehrere Terabyte an Daten durchaus in Ordnung. Ja. Ich meine, hallo, ich sag's immer wieder, am Computer haben wir Terabyte-Platten schon seit Jahren. Ja. Als wir noch Videos hatten, noch nicht mal HD-Auflösung, ja, als wir relativ kleine Datenmengen hatten, aber es musste halt schon so sein, dann kommen die Games drauf und so weiter und dann läppert sich das eben und dann ist irgendwann die Terabyte eben auch, naja, nicht voll, aber es reicht dann halt eben zum Nutzen. Das soll es ja auch sein. Es muss ausreichen. Es muss ja nicht immer voll sein. Ja, jeder denkt, ey, ich brauche doch niemals 1 Terabyte. Ja, aber man hat auch einen Freiraum. Ja, ich meine, ist zum Beispiel gut, wenn das Auto jetzt, ja, ich meine, sagen wir mal, ich fahre zum Beispiel mit dem Auto auf der Autobahn ja 110. Ja, alles andere halte ich für nicht okay. Ja, sorry. Ja, Tempolimit, Tempolimit. Aber egal. Ich würde mir trotzdem kein Auto kaufen, das nur 110 fährt. Das geht nicht. Das ist ja das Limit dann. Was ist, wenn ich mal schnell etwas überholen muss, ja, ein LKW und muss mich beeilen, ja, weil ich sehe, ja, da hinten kommt schon wieder welche angepfeffert, ja, da muss ich mich mal ein bisschen beeilen, so, ich will den ja nicht behindern, weil ich bin nämlich keiner, wo andere behindert, auch wenn ich langsam fahre, ja, ich will keinen nötigen oder so auf der Straße, ja, wenn jemand schneller fahren will, gerne, da mache ich Platz und fertig, ja, ist logisch, so gehört sich das. Aber ich will eben einen Puffer haben, ja, wo ich sicher sein kann, okay, dass ich da nicht rumkrieche wie eine Schnecke, wenn es erforderlich ist. Okay. Und genauso ist es auch mit dem Speicher. Selbst wenn man die 1 Terabyte nie voll kriegt, es ist gut, wenn man einen guten Puffer hat und die müssen ja nicht voll sein, weil wenn die voll sind, dann ist es zu wenig. Ja, also sobald der Speicher voll ist, hat man zu wenig Speicher. Das ist ja klar. Der Speicher muss immer so viel vorhanden sein, damit er eben nicht voll wird. Das ist das Wichtigste. Ja, ja also wie auch immer. Und das hat mich etwas schockiert und naja, vielleicht ein bisschen traurig gestimmt, dass das Apple, ich meine Apple, ja, den Menschen bessere Hightech bietet als das Hightech-Unternehmen schlechthin Google. Wie gesagt, es gibt zum Glück einige zur Ehrenrettung von Android. Es gibt einige asiatische Hersteller, die auch schon 1 Terabyte Geräte anbieten, die auch schon phänomenale Ausstattung haben und ultraschnell. Ja. Die seltensten davon sind aber eben in Europa erhältlich und das sollte einem auch zu denken geben. Denn für die Menschen in Europa ist es dann egal, ob, also die Leute, die eben on a mission sind, ja, die eben ein Ziel haben und sich nicht drum kümmern. Wir kümmern uns darum, ob Android, iPhone, ja, go Android, no Apple, ja, bla bla bla oder umgekehrt, ja. Wir sind die Technik-Nerds, okay? Aber die Nicht-Technik-Nerds, denen ist es vollkommen egal. Ja gut, vielleicht nicht vollkommen egal, aber denen ist es grundsätzlich von der Firma, von dem System her, ist es egal. Die wollen etwas damit machen und dort, wo es am besten geht und vielleicht, weil noch die Kumpels das und das haben, nehmen sie halt auch das und das. Ja, so. Und das war's dann. Und dann gucken die, okay, oder kriegen das auch noch gesagt. Ich will ja nicht sagen, dass alle jetzt wissen, was das bedeutet, 1 Terabyte Speicher zu haben. Ja, das will ich noch nicht mal behaupten. Ja, nur die kriegen dann eben gesagt, jo, hier können sie so und so viele Stunden 4K-Videos in bester Auflösung aufnehmen und so viele Millionen Fotos können da drauf sein. Ja, und dann haben sie immer noch Platz für so und so viel 1000 Lieder zu puffern, ja, oder herunterzuladen, damit man es auch unterwegs hören kann, wenn keine Netzverbindung da ist. ohne Datentarif oder mit dass es nicht vom Traffic abgeht, ja. Oh, und dann kriegen die das so erklärt und dann sagen die, okay, dann nehme ich das. Das kann ja viel mehr. Ja, das nehme ich dann. Okay, gut, alles klar. Einpacken, fertig. Ihr glaubt nicht, wie oft ich das schon miterlebt habe. So ist das, ja. Und der einzige Grund, warum dann eben auch jemand Normales sagt, nee, ich nehme das andere, ist, wenn das andere dann nur ein Viertel davon kostet oder so. Dann geht nämlich hier oben an, naja, gut, okay, ich meine, ja, wenn ich mich ein bisschen einschränke, dann geht es. Und dann fangen wir schon wieder an, ja. Wenn ich mich ein bisschen einschränke, das ist schade, das ist wirklich schade. Nicht einschränken, nicht einschränken. Loslegen, ja. Mehr machen, powern. Ja, das muss die Devise sein, nicht einschränken. Okay, also, das ist es. Und hier sollte nicht nur Google, sondern auch die anderen Hersteller natürlich gucken, dass sie hier nicht den Anschluss verlieren. Ich hätte gerne ein 2 TB Storage Option für mein nächstes Android-Gerät, aber das werde ich wohl vergessen können. Und dann habe ich noch gesehen, Vivo hat eine klasse Idee für eine Kamera gemacht. Oder hat hier so ein. Das ist schon eine Patenteinreichung. Also auf jeden Fall haben die hier sowas veröffentlicht. Ich denke, das haben die bestimmt schon als Patent angemeldet. Ein abnehmbarer Kamerablock, ja, der auch irgendwie faltbar ist und so weiter, ja, vom Smartphone weg. Und dann kann man den eben nehmen als, oder zumindest nicht faltbar, sondern einstellbar, ja. Und dann kann man den eben nehmen für die Selfies zu machen. Der ist, auch wenn man den abnimmt, verbunden und bleibt aktiv, da ist ein kleiner Akku drin und auch ein Wi-Fi-Modul. So kann man also quasi direkt abziehen, dieses Kameramodul vom Handy und kann es einfach nehmen, ja, so hinhalten und aufnehmen oder woanders hinhalten. Ich sage ja immer, das muss ja nicht unbedingt Selfies sein, man kann dann die vollwertige Kamera ist das, nicht die eine billige Selfie-Kamera vorne, sondern das ist die Hauptkamera, die man dann abnehmen kann und dann zum Beispiel auch irgendwo unzugänglich, ja, hin tun oder so. Beispielsweise, wenn man irgendwas inspiziert im Haushalt oder so, da hätte ich das schon oft gebraucht. So ein bisschen wie so eine Endoskop-Kamera. Ja. Das ist schon gar nicht so schlecht, finde ich. Das kann man also machen und die Verbindung bleibt eben, weil es mit dem Akku versorgt wird und eben mit Wi-Fi, mit dem Smartphone verbunden ist. Und vielleicht gibt es ja da auch eine Möglichkeit, das ist jetzt reine Spekulation, aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das direkt mit dem Router beispielsweise zu verbinden, diese Kamera. Das wäre auch nicht schlecht, wenn das ab ist vom Gerät, aber es ist nur reine Fantasie, ne, wo es wieder mit mir durchgeht. Cool wär's. Ja, also Vivo hat sich da bei den Kameras wohl noch ein paar Gedanken gemacht, was ich ganz gut finde. So, dann gab es noch was, leider keine so guten Nachrichten. Das Huawei Mate 50, das sollte ja eigentlich schon rauskommen. Ja. Aber das Mate 50 wird leider noch einige Zeit auf sich warten lassen. Es ist auch natürlich, das war nicht anders zu erwarten, ein 4G-Produkt mit einem Snapdragon 898 4G, weil die 5G sind immer noch auf dieser unsinnigen, blödsinnigen Liste, Verbotsliste. Ja. Ja, jetzt wird das Gerät aber leider erst sehr viel später rauskommen. Und hier muss man sagen, also nächstes Jahr, ja, sollte schon längst auf dem Markt sein, aber nächstes Jahr wird es rauskommen. Es ist wirklich schade. Damit ist natürlich, macht sich ganz klar bemerkbar, das Mate 50, dass das Huawei massive Probleme hat. Das habe ich ja auch schon im Vorfeld gesagt. Ich weiß nicht, wo die Teile hernehmen. Wenn die jetzt nicht die Prozessoren von Snapdragon überhaupt bekommen durften, ja, dann wäre das sowieso nicht möglich gewesen. Ja. Sind aber auch noch ein paar andere Teile. Dann haben wir noch eine allgemeine Verknappung mit den Teilen, wobei die in China nicht ganz so groß ist, eher außerhalb von China, aber trotzdem, es macht sich auch da bemerkbar. Und Jetzt haben wir eben dieses 4G-Modell auch. Ja, gut, ich meine, es ist ein 4G-Gerät. Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich für so ein Top-High-End-Gerät, ja, auf einmal kein 5G zu haben, sondern nur 4G. Okay, aber ich möchte es jetzt daran nicht festmachen, weil ansonsten scheint das Gerät ja ganz okay zu sein. Aber man merkt eben, dass Huawei massive Probleme hat durch diese Bands. Das schlägt jetzt voll durch. Und dass das Gerät erst so viel später herauskommt, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ist anvisiert das zweite Quartal 2022. Das ist noch Ewigkeiten, Leute. Das ist Ewigkeiten noch. Ja. Also, ehrlich gesagt, wenn das rauskommt, ja, ja, fast ein Jahr, ne? Also nicht ganz, aber ne? Dann muss ich sagen, weiß ich nicht, ob da die technischen Daten dann wirklich noch so sind, dass man sagen kann, super genial. Ja, ich meine, ich habe jetzt eben gesagt, mit dem 4G beispielsweise und 5G, das ist jetzt noch nicht so der große, ja, das große Argument, aber ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr nicht schon, also so, also ein zweites Quartal 2022, ob das dann nicht schon wieder mehr Kopfzerbrechen bereitet, wenn ein Smartphone eben kein 5G drin hat. Ja, also es sieht düster aus für die Geräte von Huawei. Ich glaube, das kann man wohl sagen. Ja, hier habe ich auch nochmal die Meldung. Also die 4G-Version, die wird starten im zweiten Quartal 2022. Snapdragon 898 scheint bestätigt zu sein. Ja, ich weiß nicht. Also, nee. Und der zu erwartete Preis wird auch wahrscheinlich nicht so günstig sein, aus mehreren Gründen. Natürlich auch aus den Gründen, weil ich glaube nicht, dass die Riesenstückzahlen überhaupt lieferbar sind von Huawei, so wie es das bei den letzten Geräten auch war. Und dann, ja, wäre es unsinnig, die Geräte so günstig zu machen, dass alle eins haben wollen, weil wenn es keine gibt, geht nicht. Also, ich habe vorhin gesagt, so ein Smartphone muss 5 Jahre halten. Ne? Also, man kann es schaffen, auch wenn man den Akku nicht auswechseln kann mit 5 Jahren, wenn man Akku immer gut pflegt und so weiter. Ja, und ich meine, Updates ist ja auch das Wichtigste und Apple hat da eine gute Update-Politik bisher. Aber es gibt noch einen Mitstreiter im Android-Universum, der ebenfalls 5 Jahre, sogar 5 Jahre Garantie gibt. Garantie, Leute, 5 Jahre Garantie, bei dem man den Akku auswechseln kann, ja sogar das Kameramodul und auch andere Module im Gerät ausbauen kann, wenn was kaputt geht. Und zwar kann man das selbst machen. Das ist so aufgebaut, dass es kein Hexenwerk ist, so etwas zu machen. Der Akku natürlich ganz einfach rauszunehmen. Ja. Kameramodul mit ein paar Schrauben und rausnehmen, neues reinsetzen, fertig. Und so kann man das upgraden. So ist zumindest mal die Werbung. Ich spreche vom Fairphone 4. Warum ich die anderen Fairphone 2 und 3 nicht erwähnt habe, ist ganz einfach deswegen so, weil die technischen Möglichkeiten von dem Gerät so schlecht waren, dass ich gesagt habe, nee, also Leute, das ist uninteressant und das interessiert mich nicht, das mache ich nicht, da, was soll ich denn darüber sagen? Ja, sonst, was ich darüber sagen könnte, ist nicht kaufen. Ja. Und das will ich nicht, weil die Idee ist ja super. Aber bei dem Fairphone 4 5G, da sieht die Sache schon anders aus. Wer es noch nicht kennt, Fairphone schreibt sich auf die Fahnen, ein besonders nachhaltiges Gerät zu bauen. Und das bedeutet, dass das erstmal von der Produktion her schon mal so weit es geht, überwacht wird, dass alles mit rechten Dingen zugeht, sprich faire Bezahlung der Arbeitskräfte, möglichst umweltfreundliche Beschaffung und Verarbeitung der Materialien, ja, und vieles mehr. Aber eines der Punkte, die besonders für den Benutzer interessant sind, ist, dass das Gerät eben leicht zu reparieren ist und Teile auszutauschen sind, insbesondere der Akku, so wie früher, dass man den Akku austauschen kann, wenn er kaputt geht. Ja. Und damit hilft man der Umwelt sehr gut. Jedes Gerät, das nicht weggeworfen werden muss, sondern repariert werden kann, ist für die Umwelt super. Ja. Weniger Ressourcen werden verschwendet. Es wird dadurch die Umwelt weniger belastet. Es muss auch weniger transportiert werden. Also es ist eine ganze Kette von Sachen, die da hinten dran stehen, um eben so ein Gerät dann besser zu machen für die Umwelt, aber auch für den Benutzer. Denn viele Leute sind auch Gewohnheitsmenschen. Die gewöhnen sich an ein Gerät und die haben eigentlich keine Lust, das Gerät zu tauschen. Ja, man muss es eben irgendwann tauschen, klar. Aber hier bietet eben das Fairphone 4 5G erstmal eine gute, nicht die beste, aber eine gute technische Voraussetzung, dass es schon mal einige Zeit hält, ohne dass man eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, man das Ding an die Wand klatscht, weil eben nichts mehr drauf vernünftig funktioniert. Und wobei das in Relation zu setzen ist, ja, also man muss hier schon ein paar Kompromisse eingehen. Das ist kein High-End-Gerät, ja, aber es ist so gut von der Ausstattung her, dass man es vertreten kann. Und eben, dass man dann Teile, die kaputt gehen, wie zum Beispiel der Akku, dass man den dann austauschen kann und das Gerät weiter nutzen kann. Und natürlich, das Wichtigste, bei 5 Jahre Garantie heißt auch, das impliziere ich zumindest mal, dass dann eben auch Updates geliefert werden, Updates ankommen. Ja? Dass man längere Zeit das Gerät mit Updates versorgt bekommt, um dann eben auch sicher dieses Gerät zu nutzen, denn das ist eins der größten Probleme bei den Geräten. Ich kann ein Gerät oft mit den Akkus so lange benutzen, weit über die Zeit hinaus, bei dem es eigentlich überhaupt sicher ist, das zu benutzen, weil es keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Also ich habe hier noch Geräte mit Android 6 drauf. Ich habe sogar noch eins hier mit Android 4 drauf. Das funktioniert, der Akku geht. Es funktioniert, alles wunderbar. Ja? Nur ich kann es natürlich nicht mehr nutzen. Es ist ja keine Sicherheitsupdates mehr. Ich habe noch ein Android 6 Gerät. Das nutze ich als Player, ja, habe ich schon mal erwähnt, als MP3 Player. Da brauche ich nur hin und wieder mal die Netzverbindung anzuschalten, mach schnell die Updates und schalte dann die Netzverbindung wieder aus. Da ist das Risiko einigermaßen überschaubar. Ja? Also die Updates von den Apps. Denn Sicherheitsupdates gibt es von Sony für das Gerät schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ja. Und das ist eben genau das. Also für eine normale Benutzung ist dieses Gerät überhaupt nicht mehr geeignet, weil absolut unsicher, das geht gar nicht. Damit darf man nicht mehr ins Internet, damit, also surfen, damit darf man nicht mehr einfach so jede beliebige App installieren oder so. Das geht nicht, da ist nichts mehr. Das sind die alle Sicherheitslücken, die es schon vor Jahren gab, immer noch offen. Das Teil ist offen wie ein Scheunentor. Und das ist eben ein riesiges Problem, was unbedingt eben hier gelöst werden muss. Und das Fairphone bietet dann eben diese Update-Möglichkeiten länger als herkömmliche Geräte. Und deswegen denke ich, ist das auch in der Relation gesehen ziemlich gut. Snapdragon 750G Prozessor. Ja, nochmal erwähnen, das ist ein 5G-Gerät. Es gibt Versionen mit 6, aber auch glücklicherweise mit 8 GB RAM und bis zu 256 GB Storage. Es hat ein ausreichend großes Display. Auch das war immer ein Problem bei den alten Fairphones. Ein Mini-Display geht bei mir eben gar nicht. Ja, das hier hat immerhin ein 6,3 Zoll IPS-Display, Full HD Plus Auflösung, 410 ppi, also super. Gorilla Glass 5, 48 Megapixel Kamera hinten und auch eine 58 Megapixel Weitwinkelkamera. Ja. Und ein kleiner Teardrop-Notch oben für die Selfie-Kamera. Ja, jetzt muss ich aber mal gucken. Das hat doch 3 Kameras hinten. Nun, keine Ahnung, also das weiß ich jetzt auch nicht. Hier nach den Daten hier oder nach den Bildern müsste das eigentlich 3 Kameras haben. Aber da werden nur 2 genannt. Ah ja, ich glaube, hier ist noch eine Time-of-Flight-Kamera drin. Okay, aha. Gut, das dürfte es wohl sein, schätze ich mal. Das ist ein bisschen umständlich geschrieben, aber okay. Also angeben ist jedenfalls eine 48-Megapixel-Hauptkamera, eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Ja, einen davon Time of Flight steht da mit dabei und bei einem anderen Makro. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich denke, ist okay von den Kameras her. Wie das dann tatsächlich von der Qualität ist, das weiß ich natürlich nicht. Das muss man erst mal in Tests dann lesen. Aber ja, gut. Ja, der Preis ist dann eben, also wie gesagt, 5 Jahres Garantie, das ist schon mal super. Und ja, jetzt Preis 600 Euro. Also genauer ab 579 Euro. Und es gibt auch eine exklusive Farbe, das nur bei fairphone.com gibt. Das sieht übrigens sehr, sehr schön aus. Das ist so gesprenkelt hinten. Richtig toll. Mal was anderes. Und das ist auch das Modell mit 256 GB Speicher und 8 GB RAM. Für 649 Euro. Meiner Meinung nach super. In Relation mit 5 Jahre Garantie. Ja. Und eben dass es modular aufgebaut ist, finde ich das eigentlich okay. Und hier seht ihr, wo das Problem ist. Das Fairphone wird ungefähr die Leistung haben, wenn es jetzt schon vorbestellbar, wie das Google Pixel 6. Kostet in der großen Version 649 Euro, also so wie das Google Pixel 6, also ohne Pro. Ja. Und von daher würde ich dann zum Beispiel alleine schon, wenn ich jetzt da entscheiden müsste, diese 2, würde ich mich für das Fairphone entscheiden. Das Ding ist modular, das kann ich 5 Jahre benutzen. Ja. Hab Möglichkeiten, dass zum Beispiel, wenn eine neue Kamera, verbesserte Kamera rauskommt, dass ich die austauschen kann. Ja. Die Updates sind da gesichert. Ja. Und das ist doch wunderbar. Ja, hier steht es auch nochmal, ja, auf der Webseite. Daher versprechen wir nicht nur langfristigen Support, Software-Updates und freundlichen Kundenservice. Wir haben es schriftlich 5 Jahre Garantie für jedes Fairphone 4. Super. Das ist doch genial. Übrigens, beim Kauf vor dem 31.12.2022, also, ja, daran denken, ja, also wenn das stimmt, 2022 hat man noch genug Zeit, aber danach wird das wahrscheinlich nicht mehr gehen. Klar, warum? Weil das dann ein älteres Modell ist. Ja. Fairtrade Logo hat das Teil auch, unglaublich, weil eben Verwendung fairer Materialien da drin ist. Und ja, das ist wie so ein kleiner Flashback mit dem Akku, den man rausnehmen kann. Übrigens muss man auch hinten das aufmachen, um die SIM-Karte und Micro-SD-Karte reinzumachen, denn das geht auch, ja, auch nicht schlecht, Micro-SD-Karte und dann, ja, Akkus, was natürlich auch die Möglichkeit gibt, wenn man besonders lang unterwegs ist, vielleicht ein Zweitakku, ja, so wie man es früher machen konnte, einfach ein Zweitakku mitnehmen und dann kann man dann unterwegs tauschen, ja, wunderbar, also steht der Hightech-Wandertour oder Geocaching-Tour nichts mehr im Weg. Hier hat man genug Akku. So, also Fairphone 5G ist jetzt vorbestellbar und ich finde, der Preis ist auch fair. Nicht überragend gut, aber fair für das, was eben hier an Möglichkeiten gibt. Und man muss auch bedenken, das ist wohl eines der umweltfreundlichsten Smartphones, die es zurzeit gibt. Besser ist nur kein Phone kaufen. Ja? Und das kann man dann auch praktizieren. Fairphone kaufen, 5 Jahre nutzen. Dann hat man echt was für die Umwelt getan. So, ich gehe jetzt ganz schnell noch weiter. Ich habe ganz schön lange gequatscht beim Pixel-Thema, glaube ich, wieder mal. Ja, genau. Das Galaxy S21 FE ist gecancelt, gibt's nicht mehr. Samsung hat die Support-Pages vom Netz genommen, also wird es wohl nur ein Traum bleiben. Galaxy S21 Fan Edition wird es wohl dieses Mal nicht geben. Keine Ahnung, was. Es wird gemunkelt, dass eben hier Schuld dran ist, dass die Teileknappheit zu heftig ist und man deswegen keine Fan Edition machen kann. Da wird ja erwartet, dass das sehr, sehr viel Leute dann eben kauft, weil das ist ein ja, ziemlich gutes Modell, ein High-End-Modell, aber zu sehr gutem Preis, was normalerweise bei Samsung ja nicht der Fall ist. Und das hat bei der vorherigen Version richtig eingeschlagen. Ja, vielleicht hat man es deswegen auch Fan Edition genannt, ja, sozusagen als Tribut an die Fans. Und das ist sehr gut angekommen und es wurde auch sehr gut verkauft. Aber diesmal wird es leider nichts geben, weil eben zu wenig hier an Teilen vorliegen und die können damit nicht alles produzieren. Schade. Samsung sagt, dass Raytracing bei seinem neuen Prozessor in Spielen in Echtzeit möglich ist. Also eine direkte Raytracing-Simulation, ja, so wie man es mit den High-End-Grafikkarten jetzt machen kann, und mit den Top-Konsolen, ja, Xbox Series X und PS5, dass man quasi in Echtzeit hier Raytracing machen kann. Und das soll jetzt auch möglich sein mit der Exynos 2200 GPU, ja, die nämlich 30% schneller ist als die momentan beste Mali-GPU. Und das ist schon eine ziemliche Aussage. Es ist übrigens auch dieselbe Technik, die Radeon RX 6000 Grafikkarten nutzen in der PlayStation 5 und der Xbox Series SX Konsole. Ja, und damit ist es natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Klar, es gibt noch keine Geräte mit dem Exynos 2200 momentan. Und jetzt werden bei vielen schon die feuchten Träume losgehen. Ja, aber was ist doch, wenn das Google Pixel 6 den Exynos 2200 hat und das nur ein umgenannter, also und das nur umbenannt ist in Tensor-Prozessor? Ja, also man weiß schon, es ist ein Exynos-Prozessor, dieser Tensor-Chip, modifiziert, ja, von Samsung. Aber, tja, der 2200er wird es bestimmt nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wird es nicht sein. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Nein. Es könnt ihr vergessen, glaube ich. Aber naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht wird es ja noch was. Yay. Smartphones mit Top-End-Prozessoren von MediaTek und Qualcomm-Chips werden teurer werden. Auch MediaTek wird nicht davon verschont bleiben, sodass man im Endeffekt mit einem kleinen Vorteil vielleicht für MediaTek die Geräte bei etwa 770 Euro, nein, Entschuldigung, Dollar, 770 Dollar ansetzen muss für die Geräte, die ein Snapdragon 898 oder Dimensity 2000 Chip drin haben. Ja. Einfach so, klar, Chipknappheit, schwierige Herstellungsprozesse, ja, durch die immer kleiner werdenden Technologien, ja, also 4 Nanometer, für einen Dimensity 2000 und Snapdragon 898, das schreit natürlich nach neuen Fertigungsstraßen und. Und deswegen wird der Preis hier nach oben gehen. Ich finde die Entwicklung sehr, sehr bedenklich, weil man eigentlich gewohnt ist, dass der Preis bei Technikprodukten nach unten geht. Wenn der jetzt kontinuierlich, und so sieht es nämlich aus, nach oben geht, ist das ein extrem fatales Signal für die Technikbranche. Und ja, klar, damit werden natürlich auch wieder weniger Leute neue Smartphones kaufen, was natürlich der Umwelt zugutekommt, aber nicht der Technikbranche. Und dann hoffe ich, wir kommen nicht an einen Punkt, wo es dann so eine Art Kollaps gibt, ja, ein Technik-Kollaps, wo dann nichts mehr Neues produziert wird, nichts mehr Leistungsfähigeres produziert wird, weil der Markt eben nicht kaufen kann oder kaufen will. Und dann wird das Ganze nach hinten losgehen, dann werden nämlich auch die alten Technologien teurer und dann haben wir einen Teufelskreis, das dann entsprechend dazu führt, dass statt es, dass es eine technische Weiterentwicklung gibt, gibt es dann einen technischen Stillstand oder sogar einen Rückschritt. Und das wiederum wäre, naja, für die Umwelt, ich weiß nicht genau, aber für die Umwelt wäre ein Stillstand auch nicht so toll, denn wir brauchen neue Technologien auch, um ja, weiter zu verhindern, was zu verhindern ist. Mit nichts kann man das nicht machen, das ist ein bisschen paradox, ja, aber es ist zum Beispiel so, mit, wenn man zum Beispiel jetzt beim Verbrenner Autos ja, geblieben wäre und keine neuen Technologien entwickelt hätte oder bestehende Technologien weiterentwickelt hätte, so dass wir zu einem Umdenken kommen, was wäre denn die Alternative gewesen? Es bleiben die Verbrenner weiterhin. Ja, also wenn es keine technische Entwicklung gibt, dann gibt es auch nur Verbrenner und fertig. Und auch bei den Verbrennern gab es ja eine unglaubliche technische Entwicklung. Vor 30 Jahren hat ein kleiner Motor mit wenig PS mehr Schadstoffe ausgestoßen als heute ein Triebwerk ja, mit viel PS. Und das haben wir der technischen Entwicklung zu verdanken. Wenn es die nicht gibt, ist es für die Umwelt äußerst schlecht, weil dann würden wir jetzt immer noch mit einem VW Käfer rumfahren oder so, der so viel Abgase raushaut, ich glaube, dann könnte man den Laden zumachen. Ja? Also das muss immer im Hinterkopf bleiben. In unserer Welt mit bald 8 Milliarden Menschen gibt es nur eine Möglichkeit, dass die Natur am Leben bleibt. Technische Entwicklung, Fortschritt, sonst gehen wir unter. So, also der philosophische Ausbruch ist zu Ende und als letztes habe ich noch hier ein Lenovo Legion Play. Ja, das wird eine Konsole werden. Ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen. Das ist eine Handheld-Konsole, die von Lenovo kommen soll. Viel weiß man noch nicht. 7 Zoll Display, ja, 16:9 Format. Und offenbar auch ganz performant, ja. Soll die Nintendo Switch angreifen. Ja, aber ich meine, so feuchte Träume haben natürlich viele Hersteller. Das hat schon oft, haben die es probiert und nie hat es geklappt. Ja. Aber mal gucken, wie es mit dem ist. Ich bleibe am Ball. Ja, momentan gibt es noch nicht so viel darüber zu berichten, aber ich werde mal weiter am Ball bleiben, mal sehen, was dann wird. MediaTek, zum Schluss noch. MediaTek, der Dimensity 2000 soll mehr als 20% effizienter sein mit der Stromausbeute als das Snapdragon 898, was natürlich der Leistung bei den Geräten zugutekommt, weil es braucht weniger Kühlung, das heißt, der Prozessor kann länger performant arbeiten und natürlich er braucht weniger Strom, was natürlich dafür führt, dass hier die Geräte mit Dimensity 2000 Prozessor vermutlich länger durchhalten werden als Geräte mit dem Snapdragon 898, zumindest wenn der 898 dann nicht künstlich gedrosselt wird. Also auch hier wieder gute Nachrichten für MediaTek. Ja. Und dann komme ich jetzt auch zur App der Woche. Die App der Woche, ihr könnt es euch schon vorstellen, letzte Woche habe ich schon mal angedeutet, ich habe es jetzt ausprobiert und für gut befunden. Richtig gut. Ja. Pokémon Unite. Es ist da, es ist draußen, ihr habt es im Play Store, ihr könnt es runterladen. Momentan gibt es noch viele Goodies, weil der Start ist noch nicht so lange her. Ja, gibt es noch viele Goodies, die ihr absahnen könnt. Da müsst ihr euch aber durchklicken, die sind auch teilweise sehr versteckt. Ihr kriegt richtig Ingame-Währung und Punkte und ihr kriegt auch neue Pokémons, die ihr nur in dieser Übergangsphase jetzt kriegt. Ja, richtig cool. Ich sag nur das Festival Pikachu, das müsst ihr unbedingt haben. Und ja, was ist es? Es ist so ein Multiplayer-Battle-Kampf in einer Arena, ja, wo also mehrere Trainer, echte Menschen, ja, zusammen gegen ein Team der Gegner, auch echte Menschen, kämpfen. Ja. Eine richtige Schlacht ist da im Gange dann. Und je nachdem, was ihr für ein Pokémon habt, kommt euch das auch zugute. Und daran ist natürlich das ganze Pokémon festgemacht. Sammeln, neue Pokémons bekommen, ja, um die mit denen dann zu kämpfen, zu trainieren und so weiter und so weiter. Und genau das könnt ihr mit Pokémon Unite gut machen. Sehr gut sieht das Spiel aus, grafisch sehr, sehr schön. Ja. Ein bisschen verwirrend ist die Anmeldung mit den Accounts, ja, Nintendo-Account, Google-Trainer-Account, ein Pokémon-Trainer-Account oder Google-Account. Das ist ein bisschen verwirrend. Ehrlich gesagt, ich habe es jetzt auf die Schnelle einfach mit einem Google-Account angemeldet, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich von Pokémon Go auch einen Pokémon-Trainer-Account habe. Tja, wie auch immer, ne? Auf jeden Fall, hier muss es dann, muss man sich dann entsprechend anmelden oder man macht einen neuen Account dann speziell für das Spiel. Das ist auch möglich. Nur ich denke, es gibt da auch Goodies dafür, ne? Wenn man zum Beispiel schon viel in anderen Pokémon-Spielen gemacht hat. Beispielsweise Pokémon Switch. Übrigens kann man die Erfolge von der Pokémon Switch bei Pokémon Unite, das gibt es ja auch für die Switch, kann man auch übertragen in die Version von Android und hat somit dann eben diese Erfolge eben auch da, was natürlich sehr, sehr schön ist. Man muss erst nicht von Null anfangen, sondern man kann gleich mit seiner Pokémon Battle Group loslegen. Ne? Genau. Ja, also ich meine, klar, Pokémon, ich wollte gerade sagen, nicht Leder liebt's, aber die Zahlen sagen was anderes. Ja, also die Zahlen sagen, eine unglaubliche Menge an Menschen ist Pokémon-fanatisch. Ja, ähnlich wie ich. Und deswegen, klar, ist das Spiel schon jetzt ein Renner. Es hat auch das Potenzial, für es richtig Großes zu werden. Letztendlich, was das entscheidet, das weiß ich nicht. Das weiß, glaube ich, niemand auf dem Markt. Das entscheidet der Markt von sich selbst. Pokémon Go, ja, war ja so eine Sache, der hat am Anfang gesagt, niemand wird es spielen. Denn niemand geht aus dem Haus raus, für Pokémon virtuell zu fangen. Ich habe das Ding gesehen, habe gesagt, okay, ich weiß, dass ich in Zukunft virtuelle Pokémon in der Natur fangen werde, solange es das Spiel gibt, Ende. Ja, und genau so ist es auch gekommen. Ja. Jahr für Jahr, Jahreszeit um Jahreszeit werden Pokémons gefangen. So sieht's aus. Und Millionen auf der Welt sehen das wohl genauso, denn Pokémon Go ist immer noch der Riesenhammer. Und Pokémon Unite, also ich bezweifle, dass es so groß wird wie Pokémon Go, aber das wird durchaus ein Spiel, das sehr, sehr viele Fans fesseln kann, denn es macht unwahrscheinlich Spaß, gegen echte Menschen in einem Echtzeit-Battle, Pokémon-Battle zu kämpfen. Ja. Bei Pokémon Go war das alles so ein bisschen, naja, wie soll ich denn sagen, etwas, das ist alles so rundenbasiert und so weiter, wenn man so will. Ja. Ein bisschen hat man das Gefühl, dass man ernsthaft eingreift. Also ich meine, in Echtzeit spielt, aber das ist nicht der Fall. Ja. Das wird alles über die Server verwaltet und im Prinzip, ja, macht es nur den Anschein. Hier ist es jedoch was anderes. Das ist wie bei einem MMORPG beispielsweise, ja, wo man dann in die PvP-Schlacht zieht. Genau dasselbe ist es. Da geht's rund. Jeder kämpft für sich, aber auch für die Gruppe und Natürlich mit Strategie ist man dann im Vorteil. Wer ohne Strategie kämpft, ja, kann man machen, ja, muss man aber ziemlich gut sein. Und man merkt gleich, dass da die menschlichen Gegner doch schon ziemlich heftig sind. Also es ist nicht so wie die, es gibt auch hier so PvE. Pokémon, ja, also die von quasi vom System selbst gesteuert werden, die sieht man gleich, die sind sehr auch relativ schwach, die kann man schnell besiegen. Aber wenn dann so ein Spieler auftaucht, dann sieht man, oh, jetzt geht's rund, ja, und dann ja, muss man schon gut ein gutes Pokémon haben, gut trainiert haben und eine gute Strategie haben, um eben hier zu bestehen, ja. Letztendlich muss man dann Basen einnehmen, indem man punktet. Ja, einnehmen ist vielleicht falsch. Man muss an gegnerischen Basen punkten. Und dann kriegt das Team erst die Punkte gutgeschrieben. Das heißt, man kann so gut kämpfen, wie man will. Man muss es auch schaffen, diese Punkte abzugeben in der gegnerischen Basis. Sonst kann das Team nicht gewinnen. Also, viele, viele Möglichkeiten für ein relativ simples Game, das ist ein Erfolgsrezept, definitiv. Und hier hat man einiges zu tun mit dem Sammeln von Pokémon, auch eigene persönliche Ausrüstung hat man auch, Avatare und. Das, was alles, was eben diesen Flair ausmacht. Deswegen ist Pokémon Unite ohne Frage die App der Woche. Könnte sogar die App des Jahres werden, aber das steht noch nicht ganz fest. Mal gucken wir erstmal, was kommt, und dann muss ich auch noch den großen Vergleich machen letztendlich, weil es sind ein paar harte Gegner dabei, ja, wo ich auch selbst sehe, ich sehe ja, was ich hier zum Beispiel spiele, ja. Und also Birdie Crush ist bei mir auch ganz, ganz weit vorne. Natürlich auch Princess Connect Redive und Konosuba. Die alle sind sehr, sehr weit vorne, und da muss ich erst noch abwägen, welche App ich da tatsächlich am meisten benutze. Das weiß ich erst dann am Jahresende. Aber auf jeden Fall unangefochtene App der Woche. Es kann nur eine geben: Pokémon Unite. Kostenlos im Play Store zum Download, free to play, und man kriegt am Anfang, wie gesagt, schon einiges. Also keine Panik. Man muss nicht sofort kaufen. Was soll man dazu sagen, ne? Kostenlos runterladen, ausprobieren, löschen, wenn es nicht gefällt. Ansonsten spielen und froh werden, ja. Ich werde vielleicht nächste Woche noch meinen Code veröffentlichen, sodass ihr mich auch hinzufügen könnt. Ja, und dann ja, sieht man sich vielleicht beim Pokémon Unite Battle. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Die Links und Informationen zu der Sendung findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum, die findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Da ist eine Funktion, da müsst ihr gucken, irgendwie zum Aufklappen von dem Begleittext. Und dort sind dann eben die Links drin. Ganz wichtig natürlich hier heute Links zu Rios Wochensicht für die Echo-Produkte und natürlich auch App der Woche und einige andere technische Daten bei den Geräten. Damit sage ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.